Ebenfalls aus Buffalo stammt Tenorsaxophonist Grover Washington. Der heute 36-jährige Musiker spielt seit seinem 12. Lebensjahr als Profi. Noch während er zur Schule ging, trat er fast jede Nacht mit einer Rhythm and Blues Band in Tanzlokalen auf. Aber seine große Liebe galt schon damals dem Jazz. Als Vorbilder gibt er an Coleman Hawkins, Ben Webster, Don Byas, Lester Young, Charlie Parker und John Coltrane. Für Grover Washington bedeutete der Auftritt am 21. Juli in Montreux zugleich sein erstes Konzert in der Schweiz. Es begleiteten ihn Al Anderson am Bass, James Batten Tasteninstrumente, George Howard Saxophon, Robert Lee Strother Percussion, Raymond G. Walsh Gitarre und am Schlagzeug Ismael Lee Wilburn. Von Grover Washington und seiner Band hören Sie nun die beiden Titel Step In Through und Just The Way You Are. Thank you, Stephen Crewe. Thank you. Das war also der Saxophonist Grover Washington, zuletzt mit dem Billy Joel Song Just the Way You Are. Den dritten Exponenten des Fusion Jazz, den wir Ihnen heute vorstellen möchten, ist der 38-jährige Sänger Al Sharrow. Vor etwa 3 Jahren erst betrat Sharrow die internationale Szene und hat sich doch in dieser kurzen Zeitspanne einen Namen geschaffen, der die großen Konzertsäle in allen Ländern der Welt füllt. Nachdem er in den 60er Jahren mit George Duke zusammenarbeitete, entschloss er sich nicht für die Musik, sondern wurde Sozialhelfer im Rehabilitationsdienst von San Francisco. Den Durchbruch als Jazzsänger schaffte er erst 1975 bei einem Konzert als Vorprogramm von Les McCann. Mit Gospelphrasierungen, Scatgesang, 2 Unzen Blues und 1 Tonne Soul hat Sharrow auch bei jenem Publikum Erfolg, das seine Texte nicht versteht. In Montreux wurde er begleitet von den 2 Pianisten Tom Canning und Tom Kallack, dem Schlagzeuger Joe Barron und dem Bassisten Pops Popwell. Aus diesem Konzert vom 22. Juli hören Sie nun die Titel Bright and Sunny Day, So Long Girl und zum Schluss der Sendung das auf einem sehr eigenwilligen Sologesang aufbauende Stück Fly. This is for you when it's raining, honey. Sit now when you get there, be bright and sunny, babe. Oh, come on. you're the sun inside cloudy weather. Rain and rose to lovers forever. Let them know that you know love and smile on your best bouquet. Says you're the sun inside a cloudy weather. Rain and rose gonna be lovers forever. When the road gets rough, baby, bring them that light. Thank you. So long, girl, I ain't got no time to stay. If you find my sugar that you want me later, give me a call, I'll be on my way, on my way. Oh, Precious flight. Sweet, beautiful flight. Why not? I can. You do. In dreams. In truth, in fact. Angels there. This too, my prayer. Thank you.